1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, das habe ich für Geld getan. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon etwas wegen des Geldes getan haben, was sie eigentlich gar nicht tun wollten, was eigentlich so gegen ihre Prinzipien verstößt. Also ich frage euch, habt ihr euch vielleicht schon mal prostituiert wegen des Geldes, weil ihr einfach Kohle braucht? Und seid vielleicht auf den Strich gegangen oder habt ähnliche Sachen gemacht. Habt ihr schon mal ein unmoralisches Angebot angenommen? Oder hattet ihr Sex mit dem Chef, um einen Vorteil daraus zu ziehen? Oder habt vielleicht ein Schweigegeld angenommen? Oder, was ja auch immer noch oft vorkommt, dass jemand wegen des Geldes heiratet. Trifft das vielleicht bei euch zu? Oder habt ihr für Geld schon mal jemanden Gewalt angetan? Das kann ja auch sein. Also, ich habe das für Geld getan. Das habe ich für Geld getan. Das ist unser Thema heute. Und darüber würde ich sehr gerne mit euch sprechen. Und wenn ihr das auch wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Eine kostenfreie Nummer 0800 220 50 50. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer, ganz wichtig, mit in die Mail reinzuschreiben. Was habt ihr schon mal getan wegen des Geldes, was ihr eigentlich nicht hätte tun wollen? So, ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Anrufer. Das ist der Stefan. Stefan ist 24. Hallo Stefan. Hallo Domian. Stefan, ja, das habe ich für Geld getan. Was ist es bei dir? Ja, ich hatte mit meiner Chefin, beziehungsweise mit der Frau vom Chef Sex gehabt fürs Geld. Oh, der Klassiker. Ja, fast also schon der Klassiker. Ich muss dazu sagen, wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Chef und der Chefin. Nein, der Klassiker wäre ja, wenn man mit dem Chef oder der Chefin in die Kiste steigt, um nach oben zu kommen. Bei dir ging es ausschließlich ums Geld? Es ging nicht ums Geld, sondern es ging darum, mein Chef kam auf die Idee, wie gesagt, weil ich ja viel mit ihm zu tun habe, da meinte der Chef, dass ich irgendwie für die Frau attraktiv wäre oder dass sie ein Auge auf mich geworfen hätte. Mhm. Weil ich bin auch viel privat mit ihm alleine auch unterwegs und also wir vertrauen uns eigentlich viel an. Ihr beiden Männer? Genau. Mhm. Und da sagte er mir, ob ich nicht Lust hätte, sie auf die Probe zu stellen, weil er gerne wissen würde, ob die Frau ihm treu ist, ob sie ihn betrügt. Ach. Ja, für das Ganze wollte er mir 1.000 Euro anbieten. Ja. Ich habe es irgendwie verweigert, das Geld anzunehmen. Mhm. Also ich habe ihm gesagt, ich tue es gerne. Ich sage einmal kollegialmäßig und kollegial ist gut, ja. Okay. Als Chef. Und da sagte er zu mir, ja, nee, ich möchte schon, dass du was dafür bekommst. Ich sage, nee, ich möchte kein Geld. Ja, und am Ende, wie gesagt, 500 Euro hat er mir dann trotzdem in die Tasche gesteckt, wo alles rauskam. Ja. Ja, und es hat so begonnen, dass ich hintenrum, ohne dass sie einen Verdacht davon hatte, ich habe ihr getextet, ich habe sie angerufen. Und da sagte sie irgendwann zu mir, warum das kommt. Ich sage, ja, ich finde sie sympathisch und alles. Ich sage, wie wäre es denn mal, wenn wir mal zusammen rausgehen? Ich sage, nur wir beide jetzt, ohne dass dein Mann was davon weiß. Lass mich kurz noch mal vorher fragen, wie lange kanntest du diese Chefin schon? Seit meiner Lehre. Wie viele Jahre sind das? Ja, mit 16 bin ich in die Lehre. Mit 16, jetzt bist du 24, okay. Genau. Mhm. Also und das Verhältnis so zwischen dir und ihr war auch immer gut? War immer gut, ja. Nicht sehr nah, aber gut. Ja, also ganz normal eigentlich. Ja, und dann gut, hat die sich gewundert, wenn du sie angeschrieben hast und vorgeschlagen hast, mal privat was zu machen. Ja, sie hat sich schon ein bisschen was gewundert, aber am Ende irgendwie scheine ich ihr doch sympathisch gewesen zu sein und deswegen hat sie dann irgendwann zugebissen, ne? Hast du den Eindruck gehabt, da lag schon immer so ein bisschen was in der Luft, so ein kleines bisschen? Ja, auch schon. Also man merkt ja, wenn man angeguckt wird oder man steht vom Tisch auf und man geht weg und man guckt, wird hinterher geguckt. Wie alt ist denn die Chefin? Die ist 40 oder 41 geworden jetzt. Ja, so, dann erzähl mal, wie es dann dazu gekommen ist. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, dann haben wir getextet und es kam dann irgendwann zum Treffen. Mhm. Sind wir zusammen was trinken gegangen und da meinte sie, ob ihr Mann irgendwas davon wüsste. Ich sag, nee, ich sag, von meiner Seite aus weiß er nichts. Mhm. Ich sag, ich hoffe, dass es von seiner Seite auch nicht rausbekommen wird, ne? Mhm. Ja, und wo ich ihr das gesagt habe, dann sagt sie, ja, aber wieso hast du das, was führst du dir im Schilde, was willst du dadurch erreichen? Ich sag, ja, ich sag, ich leg die Karten auf den Tisch. Ich sag, du bist mir eigentlich sehr sympathisch. Ich sag, ich wusste nur nie, wie ich an dich rankommen sollte. Ich sag, und jetzt habe ich mir den Mut zusammengerissen und hab's gewagt, ne? Also eine Hammerlüge. Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, dann sind wir, haben wir uns ein paar Mal getroffen. Dann sind wir einen Abend zusammen was essen gegangen. Dann hat sich ihm eine SMS geschrieben. Ich sag, wir sind gerade beim Italiener was essen. Hast du ihm geschrieben? Genau. Ja. Ich war dann auf der Toilette gewesen, habe ich ihm getextet, dass wir beim Italiener essen sind. Ich sag, wir werden in den nächsten 10 Minuten werden wir das Lokal verlassen. Ich sag, wir werden uns zum See begeben. Da war ein See in der Nähe, wo wir dann gegessen haben. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann waren wir dort im Auto. Dann ging es nicht direkt zur Sache, aber es wurden schon Zärtlichkeiten ausgetauscht. Mhm. Du hast angefangen. Genau. Ja. Mhm. Ja, und irgendwann saß sie dann auf dem Fahrersitz bei mir drauf und dann kam der Mann von der Beifahrerseite und hat die Tür offen gerissen. Ach. Weil er sich da auf dem Parkplatz abgestellt hatte und er hat ja natürlich, konnte man ja... Also er wollte euch quasi bei frischer Tat ertappen. Genau, das war sein Ziel. Wie weit wart ihr denn schon gekommen? Ja, also obenrum waren wir schon ausgezogen. Ja. Und die Hose war auch schon offen. Ja. Zum Sex ist es im Auto nicht gekommen, aber da war die Tür schon offen. Ne? Da stand was? Er da. Genau, was war das für eine Situation? Wie lief die ja, denn ab? Ich habe ja mit der Situation gerechnet. Ne? Du wusstest das, ja, ist klar, ja. Und für sie war es natürlich irgendwie, sie war geschockt, aber irgendwie war sie auch nicht so sehr geschockt. Ne? Mhm. Also man erwartet sich irgendwie... Was hat er denn gesagt, als er die Tür aufmachte? Ja, er machte die Tür auf und er sagte, ja gut, sagt er, das ist das Bild, was ich sehen wollte, sagt er, jetzt habe ich meine Bestätigung bekommen. Und was sagte sie? Ja, sie hat sich versucht bei mir, ja, das ist nicht das, wonach es aussieht und versteht es nicht falsch und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, und da sagte er zu ihr, ja, jetzt hast du Zeit, dir deine 4 Klamotten zu packen, die du hast und dann halt aus dem Haus rauszuziehen, ne? Hat er zu seiner Frau gesagt? Genau. Mhm. Ja, und das ist dann auch, in der Woche darauf war sie schon komplett ausgezogen. Hat die dich dann irgendwie hinterher nochmal angesprochen, die Frau? Sie hat mich gefragt, ob das mit ihm abgesprochen war. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr die Karten auf den Tisch gelegt, habe ich gesagt, ja, ich sag, das eine ist, dass ich die sympathisch finde, und das andere ist, dass ich das mit ihm halt so ausgemacht habe. Ne? Wie hat sie darauf reagiert? Wie hat sie reagiert? Also gekränkt und nicht gekränkt, sag ich mal, ne? Ja, eigentlich hast du sie doch volle Kanne verarscht. Ja, auf einer Seite war sie sauer gewesen, weil ich sie damit über den Leisten gezogen habe, ne? Natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite sagt sie, gut, ich bin jetzt von ihm weg und ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte, ne? Also wollte sie auch von ihm weg? Anscheinend schon. Also so wie sie es mir jetzt rübergebracht hat, wollte sie von ihm weg. Das ist eine komische... Nur halt durch das Finanzielle, weil es bei ihm halt nicht schlecht ist, ne, mit dem Finanziellen. Mhm. Schätze ich mal, dass das der Grund ist, was sie gehalten hat, ne? Wie weit wärst du denn gegangen? Hättest du wirklich dann Sex mit ihr gehabt, wenn er ja, nicht wir haben ja die Sex Tür... miteinander gehabt. Ja, aber so richtig nicht, hast du gerade gesagt. Ja, wir haben uns ja danach nochmal getroffen. Ach, ihr habt euch nochmal danach getroffen? Ja, also das Kapitel war dann mit meinem Chef abgeschlossen, dass die sich getrennt haben, also die leben jetzt auch getrennt. Mhm. Und wir haben uns weitere 4 Mal getroffen, seitdem es passiert ist. Also das ist aber eine komische Geschichte, dass die Frau sich dann nochmal mit dir trifft, obwohl du sie ja irgendwie da so reingeritten hast und sie nach Strich und Faden belogen hast. Ja. Also sie sagt, es ist für sie okay, wenn man miteinander ins Bett steigt, aber beziehungsmäßig, ich meine, ich möchte auch persönlich selbst auch keine Beziehung haben. Mhm. Ich bin überzeugter Single. Mhm. Und ich habe es ja auch gesagt. Also ich meine, wir haben uns darüber ausgesprochen, wie es passiert ist und warum und weshalb, aber sie hat im Endeffekt auch gesagt, das ist im Endeffekt das Gute, was mir passieren konnte, dass ich von ihm weg bin. Ne? Verstehe. Nun hast du dich aber trotzdem auf eine krasse Sache eingelassen, finde ich. Eigentlich schon, ja. Das ja habe ich im Nachhinein auch so. Ja. Würdest du denn, sagen wir mal, wenn das noch heftiger wäre, würdest du dich auch auf andere Sachen einlassen, nur des Geldes wegen? Nein. Also wie gesagt, ich habe es auch nicht fürs Geld gemacht. Ich habe es für ihn getan, um zu gucken, ob seine Frau ihm halt fremdgehen würde oder sonstiges, weil ich wollte gar nicht so weit gehen eigentlich. Aber immerhin hast du 500 Euro eingesteckt. Die hat er mir in die Tasche gesteckt. Aber du hast die behalten. Die wollte ich auch nicht haben. Ja, natürlich, klar, was soll ich machen? Weiß er eigentlich, dass ihr danach dann nochmal richtig... Nein, zu... das weiß er nicht. Das weiß er nicht? Nein, also warum wir nicht? Haben uns letzte Woche noch das letzte Mal getroffen. Mhm. Und er weiß von allem nichts. Warum hast du es ihm jetzt dann nicht erzählt? Weil ich glaube, dass ich mir dann einen neuen Job suchen kann. Aber die beiden sind getrennt. Wir sind getrennt, ja. Aber er aber hat immer noch... Aber die Frage ist jetzt, Ich habe sie überm Live-Limit gezogen. Sie hat, sag ich mal, es auf eine Art gut verkraftet, weil wir sind ja immer noch in Kontakt. Mhm. Und die andere Sache ist, ich weiß nicht, wie er jetzt darauf reagieren würde, wenn das passieren würde, ne? Aber nochmal zu dem moralischen Aspekt. Kamst du dir nicht etwas schäbig dabei vor, als du das dann angefangen hast mit der Frau? Ja, doch, klar, wo es dann immer, ich sag mal, immer näher kam und alles, ne, wo es dann persönlicher wurde. Mhm. Dann stand ich schon da, ne, hab sie angeguckt und hab mir gedacht, hör mal, was machst du denn da, ne? Mhm. Finde ich auch. Weil sie hat ja damit überhaupt gar nicht gerechnet, sag ich mal, ne? Ja. Und dann so ein Spielchen zu spielen und ihr in die Augen zu gucken und dann Geschichten zu erfinden, das ist ein bisschen... Mhm. Naja. Hast du zum ersten Mal in deinem Leben sowas gemacht? Ja, erst einmal. Ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ich glaube auch das Letzte. Ja, ich frage halt nur mal Hand aufs Herz. Wenn jetzt jemand dir eine viel größere Summe bieten würde, von, was ich jetzt, 10.000 oder 50.000 Euro, für irgend so etwas, irgendwas anderes, wie wo wäre deine Schamgrenze? Also ich glaube, ich würde es nicht tun. Mhm. Glaube ich nicht. Weil mich mein Geld beruhigt, aber macht nicht glücklich. Ne? In welcher Branche arbeitet ihr überhaupt? In der Logistikbranche. Logistik. Das heißt, ihr seid viel unterwegs. Genau. Ja. Wir machen Ausland, England. Ja. Ja, 500 Euro und die Frau ist dir nicht mal böse. Das ist ja verrückt. Ja, das ist Wahnsinn. Aber du willst nicht mit ihr dich auf eine Beziehung einlassen, oder? Nein. Das auf keinen Fall. Ja. Nein. Sie meldet sich auch öfter jetzt von sich aus, ne? Weil vorher war das ja alles nicht und sie meldet sich oft und fragt, na, wie geht's und was machst du und wo befindest du dich gerade? Mhm. Stefan, das war dein Beitrag zu unserem Thema. Ich danke dir vielmals. Danke auch. Und wünsche dir super Sendung. Wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Jo, ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich für Geld getan. Und ich frage euch, was habt ihr schon für Geld getan, was ihr eigentlich so nicht tun würdet wollen, was so euren Grundsätzen, euren moralischen Grundsätzen widerspricht? Vielleicht habt ihr euch prostituiert. Vielleicht seid ihr auf den Strich gegangen, mal, weil ihr einfach Kohle brauchtet. Vielleicht habt ihr ein unmoralisches Angebot angenommen. Vielleicht hattet ihr, so wie wir es gerade gehört haben, von dem Anrufer Stefan auch irgendwas mit eurem Chef gemacht. Da ging es vielleicht nicht direkt um Geld, aber um Vorteile, dass ihr dann besser dasteht danach. Vielleicht habt ihr auch wegen des Geldes geheiratet. Wenn dem so sein sollte, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht weiter mit Lucy und die ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Lucy. So, jetzt bin ich aber gespannt, was du zu erzählen hast in Sachen Geld. Mein Thema ist, was würde ich für Geld tun? Ja, du beschäftigst dich mit dieser Frage. Richtig. Und zwar, also ich habe einen ganz normalen Job. Ja, was machst du? Ich bin Erzieherin. Ja. Und habe aber Schulden. Wie viel? Wir reden über eine Summe von 7.000 Euro. Mhm. Und wie sind die zustande gekommen? Zum Teil durch Überzahlungen vom Arbeitsamt, vom BAföG-Amt. Durch Überzahlungen? Richtig, was heißt das? Die haben zu viel gezahlt? Richtig, aber... Und du hast es ausgegeben? Richtig. Also ich wusste auch in dem Moment, als ich das Geld auf dem Konto gesehen habe, ich wusste, es ist nicht meins, es ist Diebstahl, wenn ich es nehme. Ich habe es trotzdem genommen und... Wie, und also, das ist öfters vorgekommen? Zweimal. Und das war gleich dann so eine große Summe? Nein, nicht nur das, sondern halt auch durch eine Handyrechnung, die sich dann halt immer auf mehr belaufen hat, ja, weil ich halt einmal nicht zahlen konnte, auch durch ein Dispo. Mhm. Also da kommt einiges zusammen so. Richtig, halt auch durch meinen Fehler, dass ich wirklich Vogelstrauß-Politik betrieben habe, monatelang. Das heißt, du wolltest dich gar nicht drum kümmern? Richtig. Du bist der Sache aus dem Weg gegangen. Augen zu, Ohren zu und wird schon gut gehen. Der schlimmste Fehler, den man machen kann. Ja, natürlich, weil es immer schlimmer wird. Man hat eine Weile Ruhe, aber Ruhe hat man letztendlich auch nicht, weil man immer dran denkt. Ja, nicht nur das, sondern weil auch einfach die Schuldensumme sich dann auf was beläuft, genau. Was die Ursprungssumme so dermaßen toppt, dass... Ja, so, jetzt sind wir bei ungefähr 7.000 Euro. Ja. Ist eine Menge Geld. Ja. So, und was überlegst du? Mein Dilemma ist, ich kann es halt durch normale Arbeit, klar kann ich Schuldenraten abtilgen, tue ich auch. Also ich habe mit allen Gläubigern Ratenzahlungen vereinbart. Mhm. Allerdings ist es halt so, es bringt mich an die monatliche Belastung einfach. Aber wir halten nochmal fest, du hast einen festen Job im Moment. Ja. Einen 8-Stunden-Job. Ja. Und dein festes Einkommen. Richtig, genau. Mhm. So, wohin gehen deine Gedanken? Ich schaffe es nicht. Meine Schulden, also ich fühle mich auch sehr, sehr schuldig und belastet mich einfach enorm. Mhm. Ich habe mir jetzt ausgerechnet, es würde noch 3,5 Jahre dauern, bis ich meine Schulden auf meinem Gehaltsniveau jetzt abzahlen würde. Mhm. Und mein Gedanke ist, dass ich mich prostituiere. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass du das jetzt sagst. Mhm. Hast du sowas schon mal gemacht? Nee, habe ich nicht. Wie würdest du es denn machen wollen, wenn du es denn machst? Durch eine Freundin. Was heißt das? Die das schon macht. Ach allerdings so. Nicht durch Geldnot, so wie Icke, sondern weil sie Spaß daran hat und weil sie gerne viel Geld einfach hat. Ja, wie prostituiert die sich denn? Wo arbeitet die? Für sich. In der Wohnung. In der Wohnung. Das heißt, die annonciert irgendwo oder im Internet und Genau. Sie macht im Internet Werbung für sich und. Weißt du, Lucy, was mir gar nicht so richtig in den Kopf geht? 7.000 Euro ist eine Menge Geld. Ja, aber du hast einen festen Job als Erzieherin. Ja. Wir reden ja nicht über eine Summe von 70.000 Euro oder 100.000 Euro. Das kann man nicht abstottern, 7.000 Euro? Ja, das sagt mir jeder, Domian. Das sagt mir jeder. Und das ist genau mein Dilemma einfach, weil jeder sagt mir, Mann, ey, Lucy, 7.000 Euro sind nicht viel. Das kannst du so abstottern, ja? Aber ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr, mit dieser Schuld zu leben. Ich schaff's nicht mehr. Mit der Schuld oder Schulden? Mit beiden. Mit beiden. Ich lebe auch einfach. Was heißt Schuld? Welche Schuld ist deine? Gut, du hast das. Dass ich mir das Leben versaut habe. Ja, nun komm, Moment mal. 7.000 Euro ist nun nicht das Leben versaut. Aber für 3 Jahre habe ich mit Leben versaut einfach. Ja, aber die Frage ist jetzt: Das ist wirklich die ganz große Frage, wie du dir dein Leben versauen würdest, wenn du auf den Strich gehst. Ja, genau. Nichts gegen die Mädels, die das machen. Es gibt Frauen, sag ich auch nicht. Überhaupt nicht. Es gibt Frauen, die können das und die kriegen das für sich auf die Reihe. Aber es gibt ganz, ganz, ganz, ganz viele Frauen, die kriegen es nicht auf die Reihe und die sind hinterher psychisch ein Wrack, wenn die da. Aber Domian, wenn ich jetzt so 3,5 Jahre so weitermache, bin ich erst recht ein Wrack. Warum? Warum? Ja, weil das heißen würde, dass ich 3,5 Jahre noch so leben muss, wie ich jetzt lebe. Ja, wie lebst du denn jetzt? Wie viel hast du denn jetzt noch zur Verfügung? Bescheiden, mehr als bescheiden. Wie viel denn? Ich habe 400 Euro im Monat zur Verfügung. Für Essen, Trinken. Ist die Miete da schon runter? Ja. Mhm. Also Fixkosten sind da schon runter. Wie wär's denn ganz einfach mit der mit der Idee, wenn du, ich höre, du ruhst aus Berlin an. Genau. Mhm. Wenn du dir noch einen kleinen Nebenjob suchst. Das schaffe ich nicht. Warum nicht? Weil ich jetzt einfach schon nervlich so belastet bin mit meinem eigenen Job. Mhm. Also ein kleiner Putzjob oder so wäre nicht so noch. Mhm. Ein paar Stunden am Wochenende. Ich habe auch versucht, hier einen Nebenjob zu machen, Promotion. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. So, jetzt spiel es mal bitte für dich durch. Ich weiß nicht, wie du. Bist du. Wie hast du bisher so gelebt? Ich gehe mal davon aus, relativ normal. Ja. Hast du einen Freund? Nee. Nee. Du hast es dir sicher auch schon durchgespielt. Was ist, wenn ich Sex für Geld mit Männern habe, die ich eigentlich nicht haben will? Was ist das für eine Vorstellung für dich? Überwindung. Einfach Überwindung und das für das Ziel zu machen, was ich haben will. Nämlich, ich will schuldenfrei sein. Das ist mein einziges Ziel. Also der Gedanke stößt dich nicht ab? Nee. Mhm. Also sicherlich ist es auch kein schöner Gedanke. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, ist es kein schöner Gedanke. Was erzählt denn deine Freundin? Mit der hast du doch bestimmt schon oft drüber gesprochen. Wie ist es für die? Naja, für sie ist das nicht so problematisch, weil sie das aus anderen Beweggründen macht als Icke. Ja, verstehe ich schon. Ja. Aber wie der Job für sie ist und wie der auf sie wirkt. Sie sagt selber, es ist nicht immer schön. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn du da irgendeinen ungewaschenen, ekligen Typen hast. Ja, genau. Sie sagt selber, da sind Schabracken dabei, also ungepflegte Menschen einfach und es ist nicht immer schön. Und sicherlich werde ich auch nicht in der Lage sein, mir die Leute auszusuchen, ja? Nee. Und genau das ist ja mein Dilemma. Aber. Also alles in mir sagt, Mensch, Lucy, mach's auf einem anderen Weg. Alles in mir sagt das. Mhm. Wie gesagt, 7.000 Euro. nicht, wenn du jetzt 70.000 hättest, dann wäre auch ich jetzt in einem Dilemma. Wie kriegt man das hin? 7.000 Euro. Warst du schon bei einer Schuldnerberatung? Nee. Ja, also, Mensch. Das ist ja das allerkleinste Einmaleins, dazu erstmal hinzugehen. Vielleicht, die kennen sich ja nur wirklich aus, wie man das am geschicktesten macht und dass du nicht allzu große Belastung hast und dass es dir seelisch dann auch besser geht. Aber ich weiß, dass es keine bessere Lösung gibt, als die ich jetzt getan habe. Das weißt du ja noch gar nicht. Geh doch mal zu den Fachleuten. Nimm doch diese eine Chance mal noch wahr. Geh zu einer Schuldnerberatung. In Berlin gibt es wahrscheinlich ganz viele, Dutzende. Können wir dir gleich noch eine an die Hand geben, wenn du willst. Gib dir doch mal noch diese eine Chance, dass sich Fachleute mal dein Dilemma angucken und dann sollen die was sagen. Wäre das eine Idee? Lucy! Ja, meine Angst ist aber, dass sich das alles noch weiter verzögert. Naja, aber es kann auch sein, dass die... Domian, guck mal, ich will einfach nur, weißt du, ich will nicht so lange warten, dass ich will einfach nur ein normales Leben führen. Pass mal auf, ich weiß ja nicht, wie die das ausrechnen. Vielleicht kommt dabei raus, dass du ein bisschen mehr Geld hast im Monat. Und dann lass es doch 3 Jahre dauern. Was meinst du, wie viele Menschen Jahre oder Jahrzehnte an ihren Schulden abzahlen? Und alle leben auch. So, die ist keine Schande und nicht schlimm. Aber ich will nicht nur überleben. Nein. Leben, weißt du? Also, ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was mein Gefühl so sagt. Mein Gefühl sagt, tu es nicht. Mein Gefühl sagt, geh erstmal zur Schuldnerberatung. Aber du musst es natürlich selbst entscheiden. Wir wollten ja nur mal drüber reden. Du wolltest ja mal eine andere Meinung hören. Genau. Wir rufen dich jetzt nochmal an, geben dir mal noch die eine oder andere Adresse an die Hand in eurer schönen Stadt Berlin und dann kannst du es entscheiden, wie du es machst. Alles klar. Und ich fände es nicht uninteressant, wenn wir beide uns vielleicht in ein paar Wochen oder nach unserer Sommerpause im Herbst nochmal unterhalten können. Ja, okay. Also wenn, ja genau. Bis dahin wird ja irgendwas passiert. Genau, egal was passiert ist, ich würde gerne mit dir nochmal sprechen. Alles klar. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich. Wir rufen dich jetzt gleich auch nochmal an. Alles klar. Meine Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt, was habe ich für Geld getan? Was habt ihr schon für Geld getan? Vielleicht so etwas, was Luzi gerade überlegt zu tun. Wäre interessant, dann von euch mal zu erfahren, wie es euch damit ergangen ist und wie ihr euch gefühlt habt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist die Vanessa. Und Vanessa ist 25. Guten Morgen. Morgen. Hallo Vanessa. Hallo. Was hast du denn des Geldes wegen schon getan? Ja, ich habe mich dafür prostituiert. Also der Vorgängerin, die gerade mit ihm telefoniert hat, der kann ich es absolut nicht raten. Übrigens, kleine Hinweis, wir duzen uns hier. Du kannst mich auch duzen. Ne? Okay. Ja. Der kannst du es nicht raten. Nein, absolut nicht. Erzähl mal deine Geschichte. Wie fing's an? Ja, ich war 16 und meine Freundin hat das gemacht. Zwischendurch mal. Mhm. Ja, und mehr oder minder bin ich dadurch auch dann da in dieses Milieu reingerutscht. Mhm. 16, hattest du einen Schulabschluss schon? Ja, den hatte ich. Was für einen? FOR, also ein Realschulabschluss. Ja, immerhin. Ja. Ja, aber kam damit auch nicht weit. Und dann bist du hast du dich mit 16 Jahren zum ersten Mal prostituiert? Ja. Und jetzt bist du 25. Und bist immer noch in dem Milieu tätig? Nein, das bin ich nicht mehr. Wie lange warst du da drin? 4 Jahre, ich habe dann mit 20 aufgehört. Mich auch glücklich verliebt. Mhm. Ja, bin mittlerweile dann auch Mutter geworden. Ja. Warum bist du rausgegangen? Ja, meine Nerven haben das nicht mehr mitgemacht. Meine Psyche hat total verrückt gespielt. Was war das besonders Schlimme für dich an diesem Job? Ja, man musste manchmal auch einfach Sachen tun, die man nicht wollte. Magst du mir ein Beispiel nennen? Ja, Fäkalien in der Bauchgegend. Sowas haben die verlangt, die Freier. Ja, und dann habe ich mich meistens mit meiner Freundin abgesprochen. Also Fäkalien? Wenn die das dann auch schon getan hat, dann habe ich das auch halt bei den Freiern getan. Also du hast es bei denen getan oder die bei dir? Nein, ich bei denen, andersrum kam es gar nicht in Frage. Du hast auf den Bauch des Freiers gekotet? Ja. Sowas verlangen die? Ja, unter anderem auch urinieren, Unterwäsche am besten so lange wie möglich tragen und dann mitbringen. Dann gab es einen Zusatzhonorar. Boah, ist das abartig. Ja. Sag mal, ich muss jetzt mal fragen, wie geht denn das dann? Du machst dann auf den Bauch eines Mannes. Ja. So, und dann, wie geht das dann weiter? Ja, das war es dann im Prinzip eigentlich auch schon. Das ist ein Fetisch von diesen Menschen. Die wollen einfach nur das, ja. Ach so, da gibt es dann keinen Geschlechtsverkehr danach mehr? Nein, nein, absolut nicht. Und wer macht das sauber? Wer wischt es weg? Ja, darum haben wir uns dann meistens nicht gekümmert und dann aufgestanden, haben unser Honorar entgegengenommen und sind gegangen. Wie die dann damit fertig wurden, war uns eigentlich relativ egal. Was kriegt man denn für so eine Aktion? Also damals waren es 50 Euro. Nur? Ja. Wie hast du das denn gemacht, dass du dann in dem Moment auch konntest? Ja, das war meistens so eine Aktion, dass man sich dann irgendwie stimuliert hat am Hintern. Mhm. Meistens dann mit Vaseline, Ölen oder so. Ach so, verstehe. Und dadurch wurde es gereizt und dann hat es... Ja. Gibt es viele Männer, die so etwas wünschen? Ja, viele würde ich nicht sagen. Die meisten wollen schon das Übliche. Mhm. Sind das, aber ich muss dich nach dieser Praxis noch einen Moment noch befragen, weil ich das so abartig finde. Sind das vom Alter, wie alt sind die Männer, die sowas wollen? Meistens im mittleren Alter. Kannst du... Also die Jugendlichen eher weniger. Man würde jetzt, also wenn ich schätzen müsste, waren halt auch ziemlich wenig, dann so zwischen 40 und 50. Hatte ich mir das fast schon so gedacht, ja. Und sind das, kannst du es so vom Milieu sagen, woher die kommen, was die vom Beruf machen? So grob ungefähr? Ja, das waren meistens dann auch wirklich, wie meist schon geschätzt, richtige Geschäftsleute, von denen man das echt absolut nicht denken würde. Also der feine Manager von nebenan? Ja, der Versicherungstyp und der Autoverkäufer. Was denkt man? Das heißt, was denkst du, was hast du über man solche Männer... Man denkt in dem Moment gar nicht. Nee, was hast du so hinterher über diese Männer gedacht? Wie hast du die bewertet? Ja, bewertet, das sieht man jetzt natürlich ziemlich hoch. Bewerten kann man diese Menschen danach gar nicht. Man findet sie abartig, widerlich, also... Hat dich dieser Vorgang denn nicht selbst maßlos abgrundtief geekelt? Naja, wie soll man es sagen? Wenn man das eh schon sehr widerwärtig fand, war es eigentlich wie eine Genugtuung. Kann man schon sagen, so man findet diese Leute auf gut Deutsch scheiße und man scheißt sie dann an. Ja, so kann man es auch drehen. Aber du hättest diese Praxis ja nicht durchführen brauchen. Hättest ja Nein sagen können. Richtig. Warum? Aber das wäre natürlich wieder Geld gewesen, was einem dann gefehlt hätte. Ja. Weil so ein Blowjob oder ein ganz normaler Geschlechtsverkehr bringt ja auch nicht mehr super viel ein. Was hat das so gebracht? Das ist dann eher, was war? Ja, ca. 15 bis 20 Euro für so einen Blowjob. Ja. Ja, dann gibt es ja auch die ein oder anderen Tricks, die man dann auch anwenden kann, wenn man einen sehr widerlich findet, aber das Geschäft an dem Tag nicht gut lief, dass man nicht unbedingt realen Geschlechtsverkehr mit ihm hat, sondern nur so tut. Wie tut man denn da? Ja, das, wie soll man sagen, also ich darf wahrscheinlich keine Schimpfwörter benutzen. Nee, sag's mal in guter Sprache, versuch's mal in ordentlicher Sprache ja, zu sagen. Ja, man tut denn so, als ob man sein Geschlechtsteil hergibt, aber benutzt in Wirklichkeit die Faust. Und das merken die Kerle nicht? Nein, das merken die absolut nicht. Das ist ja auch abgefahren. Und das funktioniert, da hat dich keiner bei erwischt? Nein. Und das hast du gemacht, weil du die so ekelhaft fandest, du wolltest sie gar nicht in deinem Körper haben. Richtig. Hände kann man sich dann noch besser waschen hinterher. So will ich es eher sehen. Vier Jahre, ne, hast du es gemacht dann? Ja. Ungefähr. Kann man sagen, dass der Ekel immer größer wurde? Ja, der Ekel wurde größer, der Drang auszusteigen wurde größer. Was hast du denn mit dem, nun waren das ja nicht so Riesensummen, die du da verdient hast, aber du warst jeden Tag im Einsatz? So gut wie jeden Tag, ja. Gut, dann kam ja doch einiges zusammen. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ja, manchmal hat man auf hohem Fuß gelebt und sich viel gegönnt und an den Tagen, an denen nicht so viel reinkam, hat man halt sparsam gelebt. Das heißt, du hast nichts gespart von dem Geld? Nein, man musste sich auch ziemlich viele Accessoires kaufen, ziemlich viele Klamotten, damit man auch reizend ist. Verstehe. Das ist so die Arbeitskleidung quasi, die kostet auch Kohle. Ja. Bist du mit Drogen auch in Konflikt Nein, gekommen? Nein, dem bin ich glücklicherweise entkommen. Gott sei Dank. Wahrscheinlich hast du viele Kolleginnen erlebt, die richtig so auf Drogen sind. Ja, die konnten es nur unter Drogen. So, wie hast du dann, das hab ich so oft schon mit Huren darüber mich unterhalten, die erzählen, dass es so unheimlich schwer ist, den Absprung zu schaffen. Wie hast du den Absprung geschafft? Ja, so wie man sich das vorstellt. Man träumt als Frau immer von dem Reiter auf dem weißen Pferd. Und ja, aber der kommt doch nicht, oder? Doch, sozusagen, er kam. Er kam wirklich? Ja, nicht unbedingt mit dem Pferd. Es war damals nur ein kleiner Renault, aber... Ist ja immerhin auch schon mal was. Muss ja nicht gleich ein weißes Pferd sein. Aber das war kein Kunde von dir? Nein, das war kein Freier. Wo hast du den denn kennengelernt? Beim Feiern habe ich den kennengelernt. Hast ganz du dem, normal in Disco-Leben. Hast du dem den reinen Wein eingeschenkt, was du vom Beruf machst? Ja, natürlich, klar. Sofort? Am Anfang kam es mir auch so vor, als hätte er nur total Mitleid mit mir. Ach, der hat nicht abweisend reagiert. Nein, ich denke, es war auch auf irgendeine gewisse Art und Weise wirklich Mitleid, aber wir haben uns so arg ineinander verliebt, dass selbst diese Hemmschwelle übertreten wurde. Für diesen Menschen habe ich das dann auch fallen lassen. Hat er dich unter Druck gesetzt, dass du aufhören sollst? Nein, keineswegs. Hast du es freiwillig gemacht? Ja. Weil letztendlich da die Chance sich geboten hat durch den Freund. Ein ganz normales Leben zu führen. Hast du dann von heute auf morgen aufgehört? Ja, einfach mit allem gebrochen und ich habe dann aufgehört. Und wie ging das? Ja, wie ging's? Also mit viel Frust, die Sachen genommen, die man sich für die Arbeit gekauft hat. Man hat sie genommen, man hat sie in den Sack geschmissen und weg damit. Ehrlich? Hat sich dann erstmal ein paar Tage zu Hause eingesperrt, um nicht rückfällig zu werden. Mhm. Und mit ganz viel Unterstützung und ganz viel Herz hat es dann auch funktioniert. Also Unterstützung? Deshalb kann ich es auch echt niemandem raten. Mhm. Also Unterstützung meinst du von deinem Freund her, von der genau. Seite? Genau. Mhm. Keinen Sinn und keinen Zweck. Du sagst gerade, da war so ein Momente, wo du Angst hattest, rückfällig zu werden. Waren die sehr real, die Momente, rückfällig zu werden? Wäre es fast passiert? Ja, vor allem auch die Angst, enttäuscht zu werden in der Liebe, wieder ohne alles dazustehen. Und auch egal wie bei der Vorgängerin, wenn der Schuldenberg wächst, dann wächst er und ja, er kann auch Prostitution nicht behelfen. Wie beurteilst du das denn mit 7.000 Euro Schulden? Ja, auf gut Deutsch, wie beurteile ich es? Heutzutage gibt es die liebe gute Insolvenz und die sollte man dann wahrscheinlich eher in Kauf nehmen, als den Körper zu verkaufen. Also dein Rat ist ganz klar, Luzi, so hieß ja die Anruferin vorhin, lass die Finger von der Prostitution. Ja, zerstört die Seele, absolut. Zerstört die Seele, So, nun bist du 25 Jahre, 5 Jahre raus aus dem Gewerbe. Ja. Du bist Mutter mittlerweile. Ja. Und hast du auch noch irgendeinen Job jetzt angefangen oder hast du erstmal genug zu tun mit dem Kind? Wahrscheinlich, ne? Ich habe erstmal genug zu tun mit dem Kind, hatte auch genug zu tun mit meinem Leben, aber ich denke, dass man das jetzt alles erstmal wieder in Angriff nimmt. Super, dann hast du ja wirklich die Kurve noch gekriegt, Vanessa. Ja. Hast du wahrscheinlich krasse Erfahrungen gemacht, nicht wahrscheinlich, sondern du hast krasse Erfahrungen gemacht, die wiederum auch wiederum nützlich sind für dein Leben. Genau. Dir wird man so schnell nicht was vormachen können. Das stimmt. Das glaube ich. Und du hast natürlich das große Glück gehabt, dass du deinen Freund so kennengelernt hast, den Mann mit dem Renault. Richtig. Ja. Meine Liebe, Vanessa, schön, dass du angerufen hast. Freue mich sehr. Dann wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Tschüss. Und um 1.33 Uhr geht's weiter mit Alex. Und der ist 28. Guten Morgen, Alex. Morgen, Domian. Was hast du wegen des Geldes getan? Für Geld getan? Ich habe eine Frau geschwängert für Geld. Oh, erzähl. Ja, das war 2006. Eine sehr gute Bekannte von mir, die ich über 10 Jahre kannte, kam zu mir und sagte, dass sie von ihrem Freund gehört hätte, er sei unfruchtbar. Er hätte sich angeblich testen lassen und deswegen keine Kinder kriegen kann. Und angeblich hätte sie dann auch nochmal einen heimlichen Test gemacht, der dieses bestätigt hätte, dass er keine Kinder kriegen kann. Allerdings war er halt in dem Glauben, er hätte noch ein gewisses Restrisiko, hat man ihm gesagt. Also es gibt wohl irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Spermien von ihm sind nicht in der Lage und die anderen paar Prozent könnten es durchaus schaffen. Genau, vielleicht. Ja. Und das hat sie mir erzählt und wusste halt zu dem Zeitpunkt damals, dass ich sehr hohe Schulden hatte. Und wie hoch? Ich wusste 22.000. Und das wusste sie und ich hätte dringend Geld gebraucht, sodass ich auch nicht wusste, wie es weitergehen soll. Was tust du? Was kannst du noch verkaufen? Was kannst du noch anstellen? Und wir kannten uns sehr lange, über 10 Jahre. Und als sie mir das erzählt hat, bot sie mir das auch an. und sagte, was sie davon halten würde. Und ich habe letzten Endes auch zugestimmt. Bedingung war halt, dass er es nie erfahren darf, dass das zwischen uns passiert, dass er halt in dem Glauben ist, er hätte es tatsächlich geschafft, noch sie zu schwängern. Ist das bis heute sein Glaube? Ich gehe mal davon aus, da ich mit ihr keinen Kontakt mehr habe. Also ja. Das Ganze ist 2006 passiert, 2007 ist das Kind gekommen. Hat das denn so schnell geklappt dann? Ja, nach dem dritten, vierten Mal mehr öfters hatten wir keinen Sex und da muss es ja dann irgendwo mal funktionieren. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? 5.000 Euro. Wie denkst du heute darüber? Immer wenn ich dran denke, könnte ich eigentlich anfangen zu knatschen. Ich bin am Zittern, weil ich mich frage, also da bereuen tue ich es sowieso, es war definitiv der falsche Weg. Ich habe natürlich auch Angst, dass es vielleicht mal rauskommt. Was denken die Leute, was denkt meine jetzige Lebensgefährtin, die wäre davon mit Sicherheit nicht begeistert, weil auch die weiß es nicht. Was würde irgendwann das Kind denken? Mein Vater hat mich nur mein Vater hat mich nur gezeugt, weil er Kohle. Für 5.000 Euro hat er mich gezeugt. Ja. Das ist heftig. Ja. Belastet einen auch sehr, sehr lange. Das verstehe ich, das würde mich auch belasten. Ich meine, damals, man kann jetzt sagen, okay, da war man jünger, auf Alter, aber ich denke mal, heute würde ich es definitiv nicht mehr tun. Wenn mich heute einer fragen würde, würde ich es nochmal machen, würde ich es für kein Geld der Welt tun. Ich finde, sag ruhig. Nee, ich finde es auch völlig daneben von der Frau, dass die sich auf so etwas eingelassen hat. Na, aber sie hat sich nicht eingelassen, sie hat es initiiert, sie hat es ja vorgeschlagen, dass sie es mitgemacht hat. Ja, mitunter, halt auch auf der Grundlage, weil sie wusste, dass ich so hohe Probleme hatte. Eine Beziehung zwischen uns kam nie zustande, wollten wir auch nicht, weil dafür kannten wir uns einfach so gut. Das wäre eher wie, ich sag mal, schon fast ein Bruder-Schwester-Verhältnis. Wie war denn dann der Sex mit dieser Frau? Ja, ich sag mal okay. Also man hat es so gemacht. Ja, es ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Wir wussten, wofür wir es tun und dementsprechend ist es dann auch abgelaufen. Wann hat sich denn bei dir das schlechte Gewissen gemeldet? Letzten Endes ein paar Monate, nachdem das Kind da war. Hat sie dich denn sofort informiert, dass sie schwanger ist, als sie schwanger war? Ich habe es erfahren, dass sie schwanger ist. Ich habe auch erfahren, als das Kind gekommen ist und dann hat sie den Kontakt auch letzten Endes spät abgebrochen. Bist du nicht weißt du, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist? Nee, ich weiß gar nicht. Ich habe überhaupt nichts erfahren. Bist du nicht wahnsinnig neugierig, was da mit deinem Kind ist, was das für ein Kind ist? Ja, doch, natürlich ist man neugierig. Man will wissen schon, was draus geworden ist. Und ich kann es jetzt halt letzten Endes nicht beeinflussen. Warst du nicht mal geneigt, irgendwie mal sie heimlich zu beobachten, um das Kind mal zu sehen? Ich hätte sehr vieles getan. Ich hätte auch versucht herauszufinden, was es geworden ist, wie es sich entwickelt hat. Das Problem war, nachdem sie den Kontakt abgebrochen hat, ist sie weggezogen. Sie hat ihren Namen geändert, weil sie hat, ich denke mal, ihn geheiratet. Und seitdem habe ich überhaupt nichts mehr von ihr gehört. Ich habe versucht, sie im Internet zu finden. Ich habe versucht, hier in der Umgebung, wo wir gewohnt haben, herauszufinden, ob sie vielleicht weitergezogen ist. Aber es hat alles nichts gebracht. Ja, sehr geschickt. Das wird sie wahrscheinlich genau aus dem Grunde auch gemacht haben, damit du ihr nicht irgendwie nochmal nachstellen kannst. Und ja, natürlich. Ich meine, man muss es so sehen. Es ist letzten Endes ist es nicht sein Kind, es ist mein Kind. Man kann es natürlich jetzt auflegen, wie man will. Sie wird es wahrscheinlich genauso sehen, aber sie hat es ja für ihn getan letzten Endes. Du hast ja so eine heftige Geschichte damals gemacht, aber die hat dich ja auch nicht aus den Schulden rausgehauen. Es waren ja immerhin nur 5.000 Euro und nicht 20.000 oder 25.000. Nee, das ist richtig, aber sie lagen einmal das Geld sowieso. Wenn du so eine Summe erstmal hast, ist sie verführerisch. Kein Mensch heutzutage, kein Normaler, der bei Lidl oder sonst wo arbeitet, hat dieses Geld mal in der Hand. Und wenn du es in der Hand hast, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Ja, ich habe damals gedacht, damit kannst du auf jeden Fall schon mal einen großen Berg auf Seite schaffen. Es hat zumindest geklappt, erstmal die damaligen Schuldner, sag ich mal, zu beruhigen, bevor ich dann das private Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet habe, wo ich mir hinterher natürlich gewünscht hätte, hättest du diesen Schritt wesentlich früher getan, dann wärst du nie auf diese Idee gekommen. Absolut. Wie stehst du denn heute da, was das Geld anbelangt? Ja, es ist einiges abgebaut. Ich lebe monatlich mit meiner Pfändungsfreigrenze, gibt es ja. Ich habe das eben mit der Dame da gehört, die auch dieses Problem hat. Aber letzten Endes, ich lebe monatlich auch nur von knapp 400 Euro und das geht. Das ist gar kein Problem. Ja, das machen viele Leute, das geht irgendwie. Ja, natürlich, man kommt zurecht, keine Frage. Wir haben auch Unkosten. Wie kam das denn bei dir überhaupt, dass du in so eine große Schuldenfalle hineingetappt bist? Also ich habe angefangen mit 18, 19, 20, wo ich die erste feste Freundin hatte, alles für diese Frau zu tun. Hier bestellt, da bestellt, Handyverträge gemacht, Handys gekauft und das meistens auf Pump. Mhm. Und dann kamen halt Rechnungen zustande, die du irgendwann nicht mehr bezahlen könntest. Damals war ich noch in der Ausbildung, ich habe spät die Ausbildung angefangen. Ach, das Geld ist für Frauen draufgegangen letztendlich? Hauptsächlich ja, blind vor Liebe nennt man das. Aber allerdings auch schön doof. Ja, natürlich, klar. Mhm. Hast du, ist man immer schlau. Heute hast du es auch gelernt, ja. Ja, natürlich heute. Ich sag mal, mit dem Alter, du wirst immer reifer natürlich und all das, was du erlebst, das prägt dich auch. Ja, absolut. Dementsprechend geht man heute mit dem Geld um. Wenn ich früher 50 Euro habe, habe ich mir davon irgendwas gekauft. Heute muss ich damit eine ganze Woche leben, ne? Und es klappt. Also diese Geschichte mit dem Kindzeugen für Geld, ist natürlich ein fulminanter Fehler gewesen und ein Fehler, den du dein ganzes Leben mit dir herumtragen wirst. Da gibt es keinen irgendwie, dass sich das mal irgendwie auflöst oder es wieder gut wird. Das bleibt, solange du lebst. Richtig. Und vielleicht wirst du dieses... Ja, genau. Vielleicht wirst du dieses Kind... Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du es vielleicht niemals siehst, aber wer weiß. Ja, ich frage mich halt, was wäre besser, wenn ich es kennenlerne oder wenn nicht. Ich sag mal, zum Gunsten des Kindes, wenn es nie die Wahrheit erfährt, ist es vielleicht besser fürs Kind, dass es so glaube ich lebt, eigentlich dass es auch denkt, ja, mein jetziger Vater ist der Papa. Aber wenn es jetzt, ich meine, es ist jetzt 4 oder 5, das genaue Datum habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wenn man jetzt hingehen würde und sagen, hier guck mal, das ist dein wirklicher Papa, ich glaube nicht, dass man stolz auf mich als Vater in dieser Form sein könnte, weil das Kind ist letzten Endes nicht aus freiem Willen entstanden, sondern letzten Endes nur aus meinen Jugendsünden, aus Geldgier. Sehe ich auch so. Das heißt, eigentlich müsste jetzt der Mantel des Schweigens wirklich darauf gelegt werden und es wird dann so sein, dass du nie wieder was hörst und du musst das für dich innerlich verarbeiten, wie immer du das auch schaffst. Ja, gut, man denkt halt sehr viel drüber nach, aber es klappt irgendwie, weil man rettet oder man tröstet sich mit dem Gedanken, dass es das Beste für das Kind ist, wenn es so lebt, wie es jetzt lebt. Ich meine, hoffen wir, dass es in guten Verhältnissen lebt und dass das alles, dass es ihm gut geht. Das hoffen wir. Ja, das hoffe ich auch. Ich weiß halt nicht, ob es bis heute die Wahrheit kennt oder ob er auch die Wahrheit kennt. Ich vermute mal, ansonsten hätte er schon versucht, irgendwie mit mir mal Kontakt aufzunehmen, weil es ist ja nicht unbedingt... Vermutlich nicht. Vermutlich wird das alles, wird sie alles für sich behalten. Und vielleicht, wie gesagt, ist es auch richtig und gut so. Ich denke auch. So, Alex, ich danke für deinen Anruf. Dankeschön. Ich wünsche alles Gute. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Dann ciao. Und... Ich begrüße sehr herzlich den Wolfgang. Wolfgang ist 65. Hallo Wolfgang. Ja, hallo. Ja, hallo Wolfgang. Schön, dass du da bist. Auch zu unserem Thema. Das habe ich für Geld getan. Aber ein ganz anderes Thema als bisher. Was habe ich für Geld getan? Ich habe ein Leben anders sortiert für Geld. Du hast was? Ein Leben? Anders sortiert für Geld. Ein Leben anders sortiert? Ja, oder? Ich habe... mit 30 oder so mich sortiert in die Richtung auf Geld verdienen, auf beruflich erfolgreich sein und habe die Familie eigentlich mehr hinten angestellt. Mhm. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich war Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, sehr viel unterwegs im internationalen Geschäft. Und die Familie, Frau mit 3 Kindern, die hat ihnen angestanden und die hat sicherlich gut davon auch profitiert, dass ich gut Geld verdient habe. Im materiellen Sinne? Dabei ist eigentlich mein Kontakt zu den Kindern sehr dünn geworden. Wie viele Kinder hast du denn? 3. 3. Und wie alt sind die? Inzwischen sind sie erwachsen, alle über 30. Und während der ganzen Zeit, als die Kinder Kinder waren, warst du eigentlich nur beruflich unterwegs und warst mit deinem Beruf verheiratet und nicht mit deiner Familie? Weitestgehend, ja. Mhm. Und das bedauere ich heute oder das bedauere ich schon seit einiger Zeit. Das war vielleicht ein falscher Schwerpunkt. Bist du denn mit deiner Frau bist du auch nicht mehr zusammen? Jein. Da gab es eine Krise nach, wie so oft, wenn die Kinder dann erwachsen sind. Mhm. Vor jetzt gut 10 Jahren hat meine Frau dann einen alten Jugendfreund getroffen, mit dem sie dann unbedingt zusammen sein wollte. Mhm. Und dann gab es auch eine Scheidung nach 30 Ehejahren. Und das war aber auch nicht das Rechte. Ich habe dann auch kurzzeitig eine andere Beziehung gehabt. Aber seit dem letzten Jahr sind wir wieder verheiratet, weil dann Kinder und Enkelkinder da waren und so fort. Und das verbindet doch mehr als irgendeine zeitlich befristete Liaison. So, würdest du sagen, ich habe eigentlich in meinem Leben einen fulminanten Fehler begangen? Ich habe die Schwerpunkte falsch gesetzt. Ist das ein fulminanter Fehler gewesen? Aus heutiger Sicht ja. Die emotionale Bindung zu den Kindern habe ich nicht so gewichtet, wie ich es hätte tun sollen. Wann, in welchem Alter, wie alt warst du? Bist heute 65. Wann ist dir das klar geworden? Relativ spät. Das heißt? So im Alter jenseits der 50, als die Kinder aus der Pubertät herausgingen. Was hat dir die Augen geöffnet? Als ich nicht mehr teil hatte an den Problemen der Pubertät, als ich nicht mehr teil hatte an den Problemen mit wechselnden Freundschaften, mit wechselnden außerschulischen, außerhalb des Ausbildungsbereichs stehenden Problemen. Haben die Kinder dir damals oder später das mal vorgeworfen, dass du eigentlich nicht für sie da warst? Teilweise ja, die älteste Tochter hat es mir vorgeworfen. Die hat mir irgendwann mal gesagt, Papa, du warst ja nie da, wenn ich dich brauchte. Das tut weh, ne? Das haut rein, ja. Du hast ja viel Geld verdient offensichtlich im Laufe deines Lebens. Ja, durchaus. Mhm. Kann man so etwas nochmal oder jetzt im Alter wieder annähernd gut machen? Sehr mühsam. Wie versuchst du es denn? Also, es ist halbwegs gelungen mit den beiden jüngeren Kindern, wobei ich den Gutpunkt den Kindern zuordnen muss. Die haben mehr den Kontakt zum Vater gesucht als ich. Mhm. Und da bin ich natürlich gern drauf eingegangen. Bei meiner ältesten Tochter war das sehr schwer. Das hat lange gedauert. Und das ist eigentlich erst durch ihren Partner initiiert worden. Und da war sie schon weit über 30. Wie ist denn jetzt, du hast gerade das Stichwort gebraucht, das sind Enkel. Bemühst du dich denn jetzt um die Enkel intensiver? Sehr, ja. Mhm. Und die kennen ihren Opa und die freuen sich, wenn ihr Opa kommt. Mhm. Und das möchte ich auch sehr. Jetzt, die sollen wissen, das ist der Opa. Ja, jetzt sage ich mal so, ich meine es nicht ironisch, sondern durchaus ernst, so mit deiner Altersweisheit, die du jetzt hast, deine Einsichten, Weisheit ist vielleicht zu groß gegriffen, den Einsichten, die du hast. Wie erklärst du dir, dass du damals als jüngerer Mann so versessen auf deinen Beruf und das Geld verdienen warst? Verschiedenes. Einmal, denk mal 30, 35 Jahre zurück, wenn es kannst. Damals wurde die Industrie aufgesaugt von jungen Diplomkaufleuten. Mhm. Die haben alle, wie Napoleon sagte, den Marschallstab im Tornister gehabt. Mhm. Der hat ein großer Teil Erfolg gehabt, ob er wollte oder nicht, wenn er sich nur richtig engagierte. Und dadurch wurde natürlich durch Kontakte, durch Personen, die man kannte, ein Maßstab gesetzt. Also das war ein Anreiz, ein großer Anreiz. Natürlich. War der Anreiz, beruflich erfolgreich zu sein und Erfolgserlebnisse zu haben, oder war es auch, jetzt mal ganz vulgär ausgedrückt, auch dass es eine gewisse Geldgeilheit war, die dahinter steckte? Das eine war ja mit dem anderen verbunden. Stimmt, ja, natürlich, ja. Ja, damals gab es in der Bundesrepublik 5.000, 6.000, 7.000 Wirtschaftsprüfer. Mhm. Heutzutage gibt es 30.000. Mhm. Das heißt, wer damals Wirtschaftsprüfer war, hatte sowieso ein Jahreseinkommen von damals oberhalb von 100.000 Mark. Das war damals vor 30 viel. Jahren viel Geld. Ja, natürlich. Ja? Mhm. So. Bist du eigentlich, bist du im Laufe deines Lebens Millionär geworden, kann man das sagen? Och, weiß ich nicht. Doch, weißt du. möchte ich auch gar nicht wissen. Okay, verstehe. Ich habe früher immer gesagt, meine Millionen sind in München und in Gießen und in Siegen, wo meine Kinder studiert haben. Sag mal, Wolfgang, und da habe ich es auch gern investiert. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo traurig bin, dass meine Kinder gut ausgebildet sind. Das war mein Ziel. Eine Frage noch zur Beziehung zu deiner Frau. Hat deine Frau das nicht, hat die nicht die Kritik früher geäußert hier, du musst dich mehr um uns kümmern und nicht so viel dich im Beruf rumtreiben? Teilweise. Sie hat sich eigentlich sehr geschickt. Sie kam aus einer Familie, in der man sich dem Mann unterordnete. Mhm. Und das hat sie lange auch praktiziert. Die Kritik kam erst später. Mhm. Ich finde, und dadurch wurde das natürlich auch wieder gefördert, ja. Ich finde interessant an deiner Geschichte, dass du ja eine Entwicklung durchlaufen hast und dich heute anders positioniert hast. Es gibt ja viele Menschen, die auch in deiner Generation, die verändern sich nicht mehr. Die haben das so gemacht und die bleiben so bis ins hohe Alter, bis sie sterben. Aber das ist in deinem Falle nicht so und das finde ich sehr toll. Und du versuchst noch wieder gut zu machen, was damals so zu Bruch gegangen ist. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Man muss sehen, dass man, ich sag mal, wenn ich den Titel des Tages sehe, das habe ich für Geld getan. Mhm. Da hat man für Geld sehr hoch bezahlt. Mhm. Ja, gute Formulierung. Nicht in Geld, aber in anderer Währung, in Emotionen, in Beziehungen und so fort. Und das muss man auch sehen. Ist vielleicht auch jetzt aus deinem Munde das so zu hören, mit deinen Erfahrungen, auch eine Warnung an jetzt jüngere Leute, die vielleicht so sehr in den Beruf gehen und alles andere darüber vergessen. Richtig. Das muss man mit 30, 35 muss man die Weichen stellen und muss das Bündel so für sich persönlich binden, dass man auch die Emotionen und dergleichen und das persönliche Glück nicht vergisst und nicht in den Hintergrund stellt. Der Investmentbanker, der nur nach dem Bonus von 500.000 giert, der weiß vielleicht gar nicht, was er damit bezahlen muss. Ich danke dir für das interessante Gespräch, Wolfgang. Okay. Danke für deinen Anruf und dir und deiner Familie alles Gute. Okay, schönen Abend noch. Dankeschön, ciao. Auf Wiederhören, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich zu Anna. Anna ist 49, guten Morgen, Anna. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Anna. Florian. So, jetzt deine Geschichte. Geld. Was hast du für Geld getan? Ich habe für Geld geheiratet. Ach. Ja. Wie lange liegt es zurück? 12 Jahre so ungefähr. 12 Jahre. Hast du nur des Geldes wegen geheiratet? Ja, nur des Geldes wegen. Nur des Geldes wegen? Nur des Geldes wegen. Du bist mit dem Mann immer noch zusammen? Getrennt lebend. Ja. Du hast ihn nie geliebt? Nein. Wie reich war er denn? Nein, also, dass er reich war, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe monatlich mein Geld bekommen, damit er hier bleiben kann. Es war ein Ausländer. Ach so. Erzähl mal so ein bisschen von Anfang an. Ja, also Bekannte von mir haben mich angesprochen und ich hatte zwei Kinder zu versorgen und war eigentlich immer in Geldnot. Mhm. Und es waren keine festen Arbeitsstellen zu finden oder welche, wo ich hätte keine Kinder haben müssen. Naja, und dann sind die mit dem Angebot gekommen und dann habe ich dazu geschlagen. Wie war denn das Angebot? Um wie viel Geld reden wir da? Monatlich 500 D-Mark waren das damals. Und das ging dann wie viele Jahre? Ja, 4 Jahre waren das damals. 4 Jahre. Du hast da ja was Illegales getan. Das war eine Scheinehe. War dir das klar, dass du... Das war mir klar. Naja, logisch. ...mit einem Bein vor Gericht oder im Gefängnis schon standst? Ja, aber was sollte ich denn machen? Ich brauchte das Geld. Naja, das ist kein Grund, um illegal zu werden. Nur wenn man das Geld braucht, dann könnten ganz viele illegal werden. Das ist richtig. Hast du diesen Mann, wie oft hast du diesen Mann gesehen? Einmal im Monat zum Zahltag. Ach so, er kam persönlich vorbei und zahlte es dir aus? Ja. Mhm. Mhm. Wie war denn das bei der Eheschließung? Erzähl mal. Naja, das ist noch ein bisschen komisch. Also wir hatten Trauzeugen, wie alle normalen Eheschließungen. Mhm. Und wir sind auch hinterher essen gegangen, weil ich hatte immer Angst, dass irgendwelche Behörden das überprüfen. Also man lebt doch 4 Jahre nur in Angst, weil die Ausländerbehörde kommt ja auch mal rum. Mhm. Und man muss dann sagen, wo der Mann ist. Ja, und die kommen ja unangemeldet. Genau, ja? Ihr habt ja eben nicht zusammen gewohnt. Richtig, richtig. Also wir waren noch mal bei der Hochzeit. Also ja. Woher kommst du? Ja, dann sind wir hinten, wir haben uns trauen lassen. Ja. Aber ja, beim Standesamt und dann sind wir hinterher essen gegangen. Damit das auch so aussieht, als ob das, ich habe ja immer vor sowas Angst vor so einer. Ja. Man weiß ja nie, ja, nicht, dass die da irgendwen hinstellen oder. Wie viele Leute waren denn dann zum Essen mitgekommen? Ja, ich hatte meine Kinder bei. Mhm. Und meine beiden Trauzeugen und die ihre Kinder, also 12 Mann waren wir. Immerhin, waren die alle eingeweiht, dass das eine Scheinehe ist? Ja. Ah ja. Woher kam denn dieser Mann? Ja, sicher die Kinder nicht, aber die Erwachsenen, ja. Ja, woher kam denn dieser Mann? Russland. Aus Russland? Mhm. Konnte der Deutsch? Ja, das war mir ja auch wichtig. Es könnten ja mal Unstimmigkeiten sein oder so, ja. Und der muss ja verstehen, was ich von ihm will. Woher hatte der denn das Geld, dass der dann dich über so einen langen Zeitraum mit so viel Kohle versorgen konnte? Tja, ich nehme an, nicht durch legale Arbeit. Also ich denke auch, dass der schwarz gearbeitet hat. Weil wenn die aus dem Ausland kommen, die kriegen ja nicht gleich hier eine Arbeit hier nehmen. Ja. Das war ja alles ein bisschen kompliziert. Woher warst du dir sicher, dass der nicht nach 3 Monaten sagt und tschüss? Na, er wollte in Deutschland bleiben. Er wollte in Deutschland bleiben. Deshalb wenn ich kein Geld gekriegt hätte, hätte ich Schiss gesagt. Insofern war das. Das habe ich ihm auch gesagt. Klarer Deal. War dir dieser Mann. Was für ein Gefühl hattest du zu diesem Mann, als du den zum ersten Mal gesehen hast? Oder auch beim Essen? Wir haben uns ja schon vorher mal getroffen, ja, um das alles zu besprechen. Also. Was war denn das so für ein Typ? Du warst eigentlich ein ganz netter. Also hätte ich ihn im normalen Zustand kennengelernt. Hättest du ihn vielleicht sogar wirklich geheiratet? Hätte ich vielleicht sogar wirklich geheiratet, ja. Richtig. Aber so war es halt nur ein Geschäft. Mhm. 4 Jahre lang, jeden Monat 500 Mark. Mhm. Mark. Ja. Mhm. Und was ist dann daraus, wie ist das dann weiter? Du sagst, ihr lebt jetzt in Scheidung, ihr seid immer noch nicht geschieden. Ja, getrennt lehnt, nicht in Scheidung. Getrennt. Ja, genau. Warum noch nicht in Scheidung? Bequemlichkeit. Ach so. Ja, also es liegt eigentlich mehr an mir. Ich müsste mal hingehen und das mal vorantreiben. Weißt du überhaupt, wo dieser Mann jetzt lebt und was er macht? Nö, aber er hat meine Telefonnummer, ich habe seine. Mhm. Und ab und zu rufst du dann mal an und fragst, wie es mir geht. Ach so, also ihr habt euch nie irgendwie gestritten oder so? Ja, naja, nicht direkt. Es gab mal wegen dem Geld, dann konnte er mal nicht zahlen oder ich brauchte es mal eher. Naja, das ist dann aber nicht wirklich wichtig. So, jetzt aber nochmal zu dem moralischen Aspekt der Geschichte und zu dem strafrechtlichen Aspekt. Ja, hast du kein also schlechtes... Ich würde keinem raten, es sind 4 Jahre Angst. Ja, es sind 4 Jahre wirklich Angst. Mhm. Würdest du es nur deshalb nicht raten, weil man Angst hat? Oder hast du auch noch andere Bedenken? Also mir ging es in den 4 Jahren gut. Ich hatte Kinder zu versorgen. Ich hatte nicht mehr diese Geldnot. Mhm. Ist ja auch was eigentlich schlafen lässt. Und jetzt muss man abwägen. Lebt man lieber in Angst oder hat man lieber kein Geld? Das heißt, du hast kein schlechtes Gewissen? Moralisches schlechtes Gewissen schon, aber ich hatte auch eine Verpflichtung meinen Kindern gegenüber. Mhm. Also, hast du deine Kinder... Verstehst du, Jan, was ich jetzt meine? Ja, ich verstehe. Also, ich war ja nun auch Hartz-IV-Empfänger, ja? Versteh mal. Ja, trotzdem. Und dass ich meinen Kindern Hartz-IV-Geld nicht bieten kann, keinen Musikunterricht bezahlen kann... Das ist ja wohl klar. Alles, verstehe schon, alles kein Grund für eine Straftat. Aber nun ist es passiert. Hast du deine Kinder inzwischen eingeweiht? Ja, na klar. Was sagen die da? Genau, was sagen die zu dir? Also die haben jetzt nicht gesagt, dass es schlimm ist, aber ich glaube, sie würden es nicht machen. Sie würden es nicht machen, ja. Nee. Weil ich auch gesagt habe, dass ich eben dolle Angst hatte, die 4 Jahre. Verstehe. Ja? Und ich musste die ja jetzt auch belügen, wenn jetzt, ich habe den ja nun mal geheiratet und ich habe immer zu denen gesagt, der ist auf Montage. Mhm. Was sollte ich denn sagen? Ich kann doch Kinder da nicht mit rein. Ja, verstehe, verstehe. Also, Anna, die Sendung ist rum, aber ich freue mich, dass du so offen und mutig das hier erzählt hast. Da danke ich dir sehr viel. Vielleicht kann da irgendwer lernen rausziehen. Ich weiß es nicht. Eher die Finger von lassen. Ja, ja, weil es ist wirklich mit sehr, sehr viel Angst verbunden. Liebe Anna, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio Live, eine wieder Fernsehen. Morgen dann mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht.